Als nächstes fuhren sie zum Breuer Heiner, einem Cousin von Melitta. Auch Onkel Heini kannte Isabella aus ihrer Kindheit von seinen Besuchen in Minkewitz. Onkel Heini war ein großer, kräftiger Mann mit einer tiefen Stimme, der das Kind Isabella zwischen seine großen Hände genommen und durch die Luft gewirbelt hatte. Noch einmal und noch einmal. Er arbeitete im Kraftwerk, der alten Dame, wie er das Werk nannte, in dem alles schon damals ein wenig in die Jahre gekommen war. Seine Aufgabe war die Beschickung der Trockenkammern mit der Kohle aus den Schwelhäusern. 30 Jahre lang hatte er diese Arbeit gemacht und nie daran gezweifelt, dass er bis zu seinem Rentenalter im Werk bleiben würde. Doch dann war alles anders gekommen. Und er hatte dankbar sein müssen, dass er beim Abriss seines Werks helfen und die Trümmer beseitigen durfte. Schon allein das Abtragen der vergifteten Erdschichten hatte Jahre gedauert. Die Zauberworte in dieser Gegend hießen ABM-Maßnahme und Vorruhestand. Eine reguläre Arbeit hatten nur wenige gefunden. Onkel Heinis Vorgarten wirkte sehr gepflegt. Kein Blatt lag auf dem Rasen. Der Kies war frisch gehakt und die Beete mit Rindenmulch abgedeckt. Unter der obligatorischen Wiedervereinigungstanne standen zwei geschnitzte Rehe und auf dem Fensterbrett saß ein geschnitztes Eichhörnchen. Das Kamerateam war bereits da und der Fuchs deutete mit einem Nicken auf die Rehe und der Kameramann nickte zurück. Isabella bedauerte, dass es keinen geschnitzten Fuchs gab. Onkel Heini empfing sie an der Haustür. Nur seine riesigen Hände ließen den stattlichen Mann von einst ahnen. »Oh, so viele«, sagte er, als er das ganze Team erblickte. Das Wohnzimmer war winzig und besetzt von einer wulstigen, geblümten Polstergarnitur. Auf dem Couchtisch lag eine weiße, frisch gebügelte Decke. Darauf standen 4 Sammeltassen, koboldblau mit Goldrand. Großmutter Isa wäre bei diesem Anblick neidisch geworden. »Wie sollen wir denn hier arbeiten?«, rief der Fuchs. »Können wir den Tisch irgendwo hintragen?« »Ich dachte, wir trinken erst einmal einen Kaffee«, fragte Onkel Heini. »Später«, sagte der Fuchs. Der Kameramann trug mit seinem Assistenten den Tisch und einen Sessel in den Flur und bestätigte damit schon einmal eine der 3 Lügen des Fernsehens. »Wir sind gleich wieder weg, wir räumen nichts um und wir schicken Ihnen eine DVD zu.« Hilflos saß Onkel Heini in seinem karierten Hemd auf der geblümten Couch. »Um Himmels Willen, das geht gar nicht«, rief der Fuchs. »Gibt es hier eine Decke?« »Aber das Sofa ist doch ganz neu.« Onkel Heini stand auf und ließ zu, dass sein Sofa mit einer Wolldecke abgedeckt wurde. Endlich war die Kamera eingerichtet. Onkel Heini saß auf seinem abgedeckten Sofa, die Schultern gebeugt, die großen Hände zwischen die Knie gepresst. Doch während er erzählte, straffte sich sein Körper und die Hände fuhren zur Unterstreichung seiner Worte durch die Luft und der Kameramann stöhnte auf. Onkel Heini erzählte von seiner Arbeit an den Trockenkammern. Nur trockene Kohle brachte den notwendigen Wirkungsgrad bei der Stromerzeugung. Das Kraftwerk war unersättlich. Wenn jemand krank wurde, fuhren sie klaglos Doppelschichten und schafften es immer wieder, die alte Dame zum Dampfen zu bringen. »Und am Ende blieb Teer übrig?«, fragte der Fuchs lauernd. »Nein«, sagte Onkel Heini. Der Fuchs drehte sich triumphierend zu Isabella um. »Das passiert bei der Verkokung. Bei uns waren es flüchtige Teerverbindungen, mehrere Tonnen am Tag.« »Aber das hat doch gestunken.« »Ja«, sagte Onkel Heini, »aber wir brauchten ja den Strom.« Es war ein simpler Vorgang gewesen. Die Temperatur wurde einfach erhöht, damit der Trockenprozess schneller ging und dadurch ein buntes Gemisch an Schadstoffen freigesetzt. Immer wieder gab es Pläne, das Werk, das tatsächlich schon eine alte Dame war, stillzulegen. Aber immer wieder wurden diese Pläne verworfen. Das Werk wurde gebraucht und selbst mit dem Wissen, dass es eine Havarie geben könnte, weiter auf Verschleiß gefahren. Und Onkel Heini stand bis zur letzten Schippe Kohle am Trockenofen. »Sie hätten sich wehren müssen«, sagte der Fuchs. Onkel Heini hielt ein, sah den Fuchs aus seinen wasserblauen Augen an, zuckte mit den Schultern und sagte, »Tja.« »Na, das war auch wieder nichts«, sagte der Fuchs, als sie im Auto saßen. Sie fuhren in Richtung Minkewitz. Am Wegrand lag das neue Kraftwerk, ein UFO aus Stahl und Glas, umgeben von Feldern aus bläulich schimmernden Kollektoren. Bei Sonnenschein erschien die Landschaft als gleißende Verheißung. Es war eine der modernsten Solarstromanlagen der Welt, der immer wieder ersehnte Platz an der Sonne. »Was das an Fördergeldern gekostet hat«, sagte der Fuchs, »und dann regen die sich auf.« »Und alles von unserem Solidaritätszuschlag«, sagte die Assistentin. »Den bezahlen wir auch«, sagte Isabella. Es war schwer zu erklären und widersprach jeder Logik. Selbstverständlich stand jetzt hier in der geschundenen Landschaft ein emissionsfreies Kraftwerk. Neueste Technik, Weltspitze, etwas, worauf man stolz sein konnte. Einst waren hier durch die vielen Schadstoffe die Blätter bereits im Sommer von den Bäumen gefallen und die Fensterbretter an jedem Morgen rußgeschwärzt gewesen. Die Wäsche wurde im Haus getrocknet und die Fenster möglichst geschlossen gehalten. Und einmal abgesehen von diesen Unannehmlichkeiten waren in dieser Gegend die schweren Atemwegserkrankungen und Krebsfälle um ein Vielfaches höher als an anderen Orten im Land. Und trotzdem war das alte Werk für 6000 Beschäftigte Heimat gewesen. Eine Heimat, die sie klaglos mit Presslufthämmern und Baggern abgerissen hatten. Und nun? Das neue Werk lief automatisch und benötigte zur Überwachung der technischen Vorgänge nur 2 Beschäftigte, die der neue Betreiber mitgebracht hatte. Da war die Bewachung des Geländes mit immerhin 10 Schäferhunden und 4 Wachleuten schon beschäftigungsintensiver. Blieben 5.996 Frührentner, Arbeitslose und ABM-Kräfte. Den meisten hatte für einen Neuanfang die Kraft gefehlt. »Ich wäre hier schon längst weggezogen«, sagte der Fuchs. Die nächste Stunde hätte den Titel tragen können »Großer Auftritt Kreller Melitta«. Sie hatte sich als Treffpunkt die alte Bahnhofskneipe ausbedungen, worüber Isabella nicht besonders glücklich war, denn die zerstörte Bahnhofshalle würde Angriffsfläche für abwertende Kommentare bieten. Deshalb beschloss Isabella, den Zugang zur Bahnhofskneipe über den Bahnsteig zu nehmen. Doch der Kameramann war schneller und stand bereits in der Halle, bevor ihm Isabella den Weg vorgeben konnte. Ihre Sorge war unbegründet. Es gab keinen Schutt mehr, keine Glasscherben. Das Schalterfenster war mit einer sauber gesägten Holzplatte vernagelt und der Boden frisch gefegt. Die weit offen stehende Tür zur Gaststätte lud zum Eintreten ein. Auf den Tischen lagen gehäkelte Deckchen und darauf standen Windlichter und Vasen mit frischen Blumen. Die Gardinen waren gewaschen und gebügelt und der Tresen glänzte wie neu. Dahinter stand Melitta. Sie war beim Friseur gewesen und in ihren frisch gewellten Haaren steckte ein Häubchen. Statt ihrer Kittelschürze trug sie eine schwarze Bluse mit Spitzenkragen, die neu war, was das Preisschild verriet, das ihr aus dem Kragen heraus auf dem Rücken hing. Auch die weiße Kellnerinnenschürze war makellos. »Wir wollen uns doch nichts nachsagen lassen«, flüsterte sie Isabella zu, »wo wir jetzt ins Fernsehen kommen.« »Wir?« Das waren auch die Gäste, die an den Tischen saßen. Wie früher nach der Schicht hatten sie sich hier versammelt. Doch es war nicht die lärmende Meute in Arbeitssachen, die diskutierten, sich auf die Schultern schlugen und Witze rissen, die einen Absacker tranken und dann noch einen, bevor sie sich auf den Heimweg machten. Das war vor 30, 40, ja fast 50 Jahren gewesen. Und Isabella kam die Formulierung »ein halbes Jahrhundert« in den Sinn. Das klang, als müssten alle schon längst gestorben sein. Doch da waren sie, saßen an den Tischen, klein und runzlig, gebeugt und kahl. Sie wirkten, als hätte jemand den Stöpsel gezogen und vergessen, sie wieder aufzublasen. Melitta hatte sie extra für Isabella noch einmal zusammengeholt. Sie hatten sich für diesen Tag schön gemacht und warteten nun mit heiligem Ernst auf das Fernsehen. Isabella musste schlucken und am liebsten wäre sie zu jedem Einzelnen hingegangen und hätte ihn umarmt. Sie las in den faltigen Gesichtern, suchte nach Namen und nach den dazugehörigen Bildern aus ihrer Kindheit. Da war die Greta aus der Verkaufsstelle, der Gerber Heinz vom Betriebsschutz, die bucklige Margarete aus der Gütekontrolle. Isabella lächelte allen zu, auch denen, die sie nicht sofort erkannte, und alle lächelten zurück. manche mit schief sitzendem Gebiss. »Da staunst du«, rief Melitta mit ihrer kratzigen Stimme und kam hinter dem Tresen hervor. Sie war etwas wackelig auf den Beinen, was in diesem Fall nicht an dem Alkohol lag, sondern an den Schuhen mit hohem Absatz, die sie nicht gewohnt war und die ihren Gang unsicher wirken ließen. Der Kameramann filmte aus der Hand mit einer kleinen Kamera. »Ach, neue Gäste«, rief Melitta und lief auf den Fuchs zu. »Da wollen wir doch mal sehen, ob wir einen Platz finden.« Der Fuchs wirkte irritiert. Erst jetzt sah Isabella das große Schild neben der Tür. »Sie werden platziert.« »Das erwarten die von uns«, flüsterte sie Isabella zu, lief vor dem Fuchs her und wies ihm einen Tisch neben dem Tresen zu. »Wünschen Sie zu speisen oder wünschen Sie ein Getränk?« »Ist das schräg«, sagte der Kameramann und richtete sein Objektiv auf den Fuchs. »Lass das«, sagte der Fuchs. »Möchten Sie nicht mit uns aufs Bild?«, fragte Melitta. »Doch, doch«, sagte der Fuchs, »aber ich gehöre doch nicht dazu.« »Das kann man so sagen. Ich meine, ich bin der Autor, ich führe das Gespräch.« »Und da gehört man nicht dazu?« Im Raum war es still. Niemand hustete, niemand scharrte mit den Füßen, was bei dem Alter der Gäste erstaunlich war. Alle starrten gebannt auf den Fuchs. Die Kreller-Melitta setzte sich zu dem Fuchs an den Tisch. »Na, dann fragen Sie mal.« Der Fuchs stammelte. »So schnell geht das nicht.« »Ach«, sagte Melitta, »dann doch erst mal ein Käffchen.« Der Fuchs schüttelte den Kopf. »Oder lieber etwas zur Beruhigung. Wie wär's mit einem einheimischen Getränk?« Ohne die Antwort abzuwarten, ging sie zum Tresen und kam mit einem Tablett zurück, auf dem eine Flasche Doppelkorn und zwei Gläser standen. Um den Flaschenhals war eine weiße Papierserviette geschlungen. Sie schraubte die Flasche auf, goss ein, prüfte den Füllstand der Gläser, schon griff ihre Hand nach dem zu vollen Glas, doch dann zuckte sie zurück, als hätte sie der Schlag getroffen. »Prüsterchen«, sagte die Kreller-Melitta. »Ist das hier immer so?«, fragte der Fuchs. »Austrinken«, sagte Melitta. »Ich meine, haben Sie sich immer hier betrunken?« »Niemals. Wir waren anständige Leute«, sie räusperte sich. »Wir sind anständige Leute.« »Aber die Leute mussten doch ihren Ärger hinunterspülen.« »Welchen Ärger?« »Na, über die schlechten Lebensbedingungen. Wir haben immer nur aus Freude getrunken.« Die Kreller-Melitta sah in die Runde und rief, »Stimmt's?« Und die schweigenden Komparsen nickten zustimmend. »Großes Kino«, sagte der Kameramann. Melitta griff wieder nach der Flasche. »Auf einem Bein!« Der Fuchs war bereits nach dem ersten Glas verlangsamt und schaffte es nicht, sich zu wehren. Der Rest war vorhersehbar. Melitta musste nicht einmal die sieben Zwerge bemühen. Bereits nachdem sie ihre fünf Sinne zusammengenommen hatte, war Schluss. Der Fuchs nickte ein und die Komparsen sahen interessiert zu, wie er immer mehr in Schräglage geriet. Wahrscheinlich wäre er vom Stuhl gerutscht, wenn ihn die Assistentin nicht gestützt hätte. »Haben Sie hier keinen Kaffee?«, rief die Assistentin ungehalten. Und Melitta antwortete freundlich, »Den hätten Sie schon vorhin haben können.« »Komplett?« »Latte Macchiato«, sagte die Assistentin. »Hier gibt's nur Kaffee«, sagte Melitta. Die Assistentin hielt dem Fuchs, um ihn durch den Geruch zu wecken, die Kaffeetasse unter die Nase. Doch der Fuchs machte nur eine unwillige Bewegung und der heiße Kaffee floss ihm in den Hemdausschnitt. Immerhin war er jetzt wach und konnte von der Assistentin zum Auto geführt werden. »Der hätte nicht bei uns anfangen können«, sagte der Gerber-Heinz. Das Telefon klingelte und es schien Isabella, als klingelte es schriller als sonst. Sie drückte auf die grüne Taste und hielt es vorsichtshalber mit einem Sicherheitsabstand von einem halben Meter vom Kopf entfernt. So ergoss sich der Schwall der Worte ins Zimmer und nicht direkt in ihr Ohr. Es war zu erwarten gewesen. Der Fuchs hatte sich beschwert. So konnte das alles nicht gewesen sein. Das war nicht die DDR, die er in seinem Film abbilden wollte. Eine uneinsichtige Kindergärtnerin, ein Kraftwerksmitarbeiter, der auch noch stolz darauf war, dass er die Umwelt verpestet hatte und von dem Panoptikum in der Kneipe ganz zu schweigen. Wo waren denn die anderen? Welche anderen? Fragte Isabella. Na, die man sonst aus dem Fernsehen kennt, schrie der Chief ins Telefon. Denken Sie an Ihren Vertrag. Der nächste Drehtag ist in 3 Tagen. Ich weiß, schrie Isabella zurück. Ach, und der Autor hatte da noch eine wunderbare Idee. Er würde gern in einem Laden für Ostprodukte drehen. Das hätte ihn auch selbst einfallen können. Ganz sicher, sagte Isabella. Sie hatte keine Zeit, sich zu ärgern. In einer Stunde begann der Tanzkurs im Altenheim. Das Heim lag außerhalb der Stadt in einer Plattenbausiedlung. Früher hatten sich alle um diese Wohnungen, die zentral beheizt und mit einem Bad mit Wanne ausgestattet waren, bemüht. In Zeiten von Ofenheizung und Toiletten, die halbe Treppe lagen, waren diese Wohnungen ein Luxus gewesen. Es gab lange Wartelisten und um der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft beizutreten, mussten neben dem 4-stelligen Genossenschaftsanteil auch mehrere 100 Aufbaustunden geleistet werden. Diese Mitarbeit der künftigen Mieter hätte durchaus eine Bereicherung des Bauverlaufs sein können. Es galt, die Wohnungen und Treppenhäuser zu reinigen, die Baustellen zu beräumen oder die Schlammwüsten vor den Hauseingängen zu glätten. Doch die freiwilligen Arbeitskräfte waren den Bauleitern eher eine Last. Sie wurden den jeweiligen Bereichen einfach zugeteilt, egal ob Bedarf war oder nicht. Und so standen einige Mieter oft, bewaffnet mit Schaufel und Besen, bereit zur Endreinigung vor erst halbfertig gebauten Blocks. Auf diese Weise auf eine Summe von 800 Stunden zu kommen, dauerte. Dieser Vorgang ließ sich durch Leiharbeitskräfte beschleunigen. Studenten wie Isabella, die an ihrem freien Sonnabend früh um 6 Uhr auf entlegenen Baustellen standen, um zu erfahren, dass es keine Arbeit gab. Oft schrieben die gnädigen Bauleiter den jungen Frauen trotzdem 8 Stunden auf, was bei einem Stundenlohn von 5 Mark 40 Mark Verdienst bedeutete. Viel Geld, das Isabella Woche für Woche sparte und es so auf 2000 DDR-Mark brachte, die Herr Krause wenige Monate vor dem Mauerfall in einen uralten gebrauchten Trabant 500 investierte. Sich über Herrn Krause aufzuregen brachte wenig. Herr Krause war eine eigene Geschichte. Wie auch der Trabant waren die einstmals umworbenen Plattenbauten unbeliebt geworden. Und vor allem Menschen, die sich die teuren Innenstadtmieten nicht leisten konnten, zogen in diese Gegend. Das Heim lag am Rand der Siedlung. Der Sozialtrakt war nachträglich um das Haus herumgebaut worden. Die Küche, der Speisesaal, die Behandlungsräume und auch der große Wintergarten, in dem Isabella jetzt ihren Kurs abhalten würde. Immer wenn Isabella das Haus betrat, dachte sie an den Tag vor 5 Jahren, als sie die Mutter hierher gebracht hatte. Die Demenz war so weit fortgeschritten, dass sie die Mutter nicht mehr ohne Aufsicht lassen konnte. Die Mutter hatte alles neugierig betrachtet und im Foyer freundlich gefragt, ob das die neue Tanzschule sei. Und Isabella hatte genickt und die Mutter in die kleine Wohnung gebracht, die für sie von nun an das Zuhause sein würde. Endstation betreutes Wohnen. Wenigstens einige Möbel hatten sie mitbringen dürfen, und selbst die monströse Wagenradlampe mit den geschnitzten Tieren hatte an der Decke Platz gefunden. Es gab Dinge, die man nicht wegwerfen konnte, und Isabella fürchtete sich vor dem Tag, an dem sie diese Lampe erben würde. Am Anfang hatte sich Isabella bei dem Gedanken, dass die Mutter Tag für Tag im Heim verbringen musste, unwohl gefühlt. Doch dann merkte sie, dass die Mutter nicht unglücklich war. Die Pflegerinnen zogen ihr jeden Tag ein frisches Kleid an und respektierten, dass die Mutter Wert darauf legte, geschminkt zu sein und einen Hut zu tragen. Und auch wenn sie vergaß, wo sich der Speiseraum befand und regelmäßig die Orientierung im Haus verlor, versäumte sie nie, ihre Ohrringe und ihre Kette anzulegen, bevor sie das Zimmer verließ. Eine Dame blieb immer eine Dame. Oder wie es die Großmutter ausgedrückt hatte, eine Dame blieb immer dämlich. Die Mutter lebte ausschließlich in der Vergangenheit. Und vielleicht war diese Wohngegend, in der die Zeit stehen geblieben schien, für die dementen Heimbewohner ein Stück konservierte Heimat. »Ein Glück, dass wir hier nur zu Besuch sind«, sagte die Mutter immer beim Anblick der Plattenbauten. »Wir haben ja unsere Tanzschule.« Oft saßen sie gemeinsam im Wintergarten und blätterten in alten Fotoalben. Dann wurde der Blick der Mutter wach Und so, wie sich damals für einen Augenblick die Blende des Fotoapparates geöffnet hatte, um diesen Moment festzuhalten, öffnete sich im Gedächtnis der Mutter die passende Erinnerung. Und plötzlich war alles wieder präsent. Der Familientanzkreis, die Stepptanzgruppe, die Sommerfeste auf der Terrasse mit dem Halodri als Zeremonienmeister. In den Bäumen hingen Lichterketten und Lampignons, Sonne, Mond und Sterne. Für jede Feier gab es ein Motto, zum Beispiel Tanz in der Südsee oder eine Nacht im Urwald. Zu diesem Anlass war der Halodri im Lendenschurz erschienen, allerdings oben herum stilgerecht mit Anzug, Hemd und Fliege. Die Mutter trug ein Kleid mit Leopardenmuster und sie zeigte auf das Foto, das sie und den Halodri eng umschlungen beim Tanzen zeigte und kicherte: »Ich Tarzan, du Jane.« Manchmal setzten sich fremde Frauen zu ihnen, sahen neugierig auf die Fotos und begannen, von ihren eigenen Festen und Feiern zu erzählen und brachten bei Isabellas nächstem Besuch ihre Fotoalben mit. Oft waren die Pappeinbände abgegriffen und die Fotos verblasst. Behutsam half Isabella beim Umblättern des Seidenpapiers, das die einzelnen Seiten voneinander trennte. Es war der Blick zurück in eine Zeit, in der die Frauen noch jung gewesen waren, Bräute, Mütter, Freundinnen, Kolleginnen. Damals waren Fotos noch etwas Wertvolles gewesen, keine Knipsebilder, die ungesehen auf einer Festplatte schlummerten. Fotografieren war eine bewusste Angelegenheit gewesen, bei der es oft nur eine Chance gab, und wehe, jemand hatte die Augen geschlossen oder stand nicht still. Viele Fotos hatten etwas Endgültiges, und es schien, als sähen die Menschen dem Betrachter direkt in die Augen. Von Besuch zu Besuch rückten die Frauen Isabella immer näher, und das auch im übertragenen Sinne. Wie ein Puzzle setzten sich die verschiedenen Leben zusammen. Isabella wusste, dass Frau Kramer eine ausgezeichnete Bäckerin gewesen war und es immer Quarktorte ohne Boden zum Geburtstag gegeben hatte. Bei Frau Melzer wurde eher getrunken und gesungen. Immer noch gern stimmte sie einen Schlager an. Hin und wieder sang jemand mit und Isabella unterstützte sie dezent beim Halten der Melodie. Bei den Schlagertexten waren ihr die alten Damen voraus und ausgesprochen textsicher. Sie hatten vieles vergessen, wie alt sie waren und manche sogar den eigenen Namen, aber die Schlagertexte waren immer abrufbar. Und an dem Tag, an dem Isabella auf die Idee kam, ihre Gitarre mitzubringen, gab es kein Halten mehr. Schuld war nur der Bossa Nova, der war schuld daran. Isabella sang die Hauptzeile, war's der Mondenschein, und der Frauenchor antwortete: No, no, der Bossa Nova. Oder war's der Wein? No, no, der Bossa Nova. Kann das möglich sein? Yay, yay, der Bossa Nova war schuld daran. Und dann geschah es. Plötzlich stand die Mutter auf und stellte sich sehr gerade hin. Arme anwinkeln, leichter Abstand. Die Dame beginnt links zur Seite, der Herr beginnt rechts zur Seite. Routiniert gab die Mutter die Kommandos. Seit, Schluss, Platz. Und jetzt links, Schluss, Platz. Mit einem eleganten Schlenker aus dem Fußgelenk stellte sie einen Fuß zur Seite und zog den anderen heran. Isabella suchte den Rhythmus auf ihrer Gitarre. Zuerst stand Frau Kramer auf, dann Frau Schubert, gefolgt von Frau Kranz. Langsam, schnell, schnell. Mit einer überraschenden Leichtigkeit übernahmen die Frauen die Schritte. Die Kraft reichte für 3 Minuten, dann sanken alle erschöpft auf ihre Stühle. Auch wenn es nur kurz gewesen war, hatte es doch die Frauen in einen Zustand der Glückseligkeit versetzt. Sie waren alle einmal schön gewesen, jede auf ihre Weise. Nun waren sie zu filigranen Wesen geworden, mit dünnen grauen Haaren, durch die rosa Kopfhaut schimmerte. Sie waren zart und robust zugleich. Die Haut, einst glatte Schutzhülle des Körpers, war nun zu groß, hatte sich in Falten gelegt und war zu einem Panzer geworden, dem keine Creme etwas anhaben konnte. Bei ihrem darauffolgenden Besuch wurde Isabella zur Heimleiterin bestellt. Sie rechnete mit einer Rüge, der Ermahnung, dass die alten Damen überfordert gewesen wären. »Ich beobachte Sie schon seit längerer Zeit«, sagte die Heimleiterin. »Sie geben unseren Patienten ein Stück Lebensfreude zurück. Könnten Sie sich vorstellen, regelmäßig hier, nennen wir es, eine Beschäftigungsstunde abzuhalten?« Isabella nickte überrascht. »Ich weiß, es fällt Ihnen schwer, den Platz zu bezahlen. Ich würde mit unserer Buchhaltung sprechen. Vielleicht können wir Ihnen ein kleines Stück entgegenkommen.« Isabella nickte wieder. Und so kam es, dass Isabella in einem Altenheim den Tanzkreis Lebensfreude gründete. Mittlerweile waren sie beim Walzer angelangt. Die Mutter genoss es, im Mittelpunkt zu stehen und die Anweisungen zu geben. Rechter Fuß diagonal nach hinten, linker Fuß seitlich anschließen. Nur selten musste Isabella sie unterstützen. Das Tanzen hatte zu Isabellas Kindheit gehört wie das Spielen mit Puppen und Seilspringen. Isabella war nicht in den Kindergarten gegangen. Warum auch? Die Mutter war immer zu Hause. Und der Halotri-Vater reiste, was macht man nicht alles fürs Geld, an den Nachmittagen ins Umland zu Schülergruppen und erst am Abend kamen die verschiedenen Tanzkreise in die Schule. Tagsüber gehörte der Tanzsaal mit dem großen Spiegel nur Isabella. Sie liebte es, wenn das sanfte Morgenlicht auf das Parkett fiel und das Holz wärmte. Bei schönem Wetter stand die zweiflügelige Tür zur Terrasse offen. Die Blätter der Bäume rauschten, die Vögel hatten bereits ihren ersten furiosen Satz beendet und waren zum Allegro übergegangen. Alles war da und war doch noch im Entstehen. Ein Erwachen eben. Später hatte Isabella für sich dafür einen Begriff gefunden. Ein Morgen wie ein Streichquartett. Sie tanzte nach den Geräuschen der Natur, getreu der Philosophie des Halotri. Jede Musik verlangt eine andere Bewegung. Man musste es mit dem Körper erspüren. Tanzen war vollständige Hingabe an die Musik, ein sich ausliefern. Nur wer aufhörte, darüber nachzudenken, welche Schritte die richtigen waren, konnte wirklich tanzen.